Junkies. Ich komm voll betrunken in dein Haus und dann töte ich dich, Clown. Geh weiter Richtung Bett und vögel deine Frau. Denn sie ist von meinem Körper doch so angetan. Und keiner redet drüber, was hab ich dir angetan. Und ich geh in Diskotheken, um meinen Spaß zu haben. Chill mit Mädels an der Bar, die nach meiner Nummer fragen. Und ich gebe sie, weil ich dafür ungehemmten Sex hab. Und meine Ex kotzt, weil ich so viel Weiber hab. Und ich chill mit deiner Mutter in der Diskotheke und ficke diese Schampe danach in meinem Bett, weil sie den Schwanz leckt und ihr reinsteckt, weil sie angeregt von den Flows. Ich finger bei dem Rap, weil der Wichser immer Rap war, weil der Banger war zum Superstar und chillt nur mit Models oder Pornstars. Und der hat Sex mit den Schlappen, die es wollen, auf 3 Gramm Kokain oder Gras. Das ist ein Killer-Bass. Da bei deinem Flow, was ist los? Sie bewegt sich später nackt zu dem Beat. Killer-Music, Killer-Flow, Junge, Alter, ich bin asozial, kapiert. Angeber Paul Rap 2011 in deiner Stress auf dem Kiez. Ich hab mit Nutten meinen Spaß. Asozialer und brutaler Schlappen kriegen Schwanz. Nein, das ist keine heiße Luft, nenn es Arroganz. Asozialer und brutaler Asi-Image gut so. Deutsch-Rap-Massaker kam und Rap liegt auf dem Friedhof. Asozialer und brutaler Schlappen kriegen Schwanz. Nein, das ist keine heiße Luft, nenn es Arroganz. Asozialer und brutaler Asi-Image gut so. Deutsch-Rap-Massaker kam und Rap liegt auf dem Friedhof. Gangster-Rap, asozial, weil ich nur von Sex rap. Doch das kommt von alleine, wenn du ihn andauernd reinsteckst. Plötzlich hackst du Fotze auf mein Image rum. Doch deine Frau verlässt dich und brennt durch wie eine Sicherung. Mit Verarzten in Porsche, dann zieht sie sich aus. Und bei 240 kriegt sie Schwanz in ihr Maul. Ich komm mit Ali und Marc nach Berlin um 9 Uhr und ticke dort stündlich mehr wie ne Uhr. Ich will Sex mit der Fotze und die Schlampe, sie weiß es. Sie legt die Kleider weg, sie bläst und zieht Weißes. Asozialer und brutaler Spaß, das hier zuvor. Dass deine Freundin mit mir fremd geht, kommt nun mal vor. Gib mir den Noten wieder krass in den Bands, weil ich bin der Assi von denen die Fotze die Mucke jetzt kennt und spank sie Gangbang wie Crime Pranks. Fast nur weibliche Fans, die ich rein, weil sie Schwänger. Muschi, komm ran, du machst Terror in Chemnitz. Doch ich nehm dein Schuh und Mädchen-Image und bang dich. Asozialer und brutaler Schlappen kriegen Schwanz. Nein, das ist keine heiße Luft, nenn es Arroganz. Asozialer und brutaler Assi-Image gut so. Deutsch-Rap-Massaker kam und Rap liegt auf dem Friedhof. Asozialer und brutaler Schlampen kriegen Schwanz, nein, das ist keine heiße Luft, nenn es Arroganz. Asozialer und brutaler mein Assi-Image gut so. Deutsch-Rap-Massaker kam und Rap liegt auf dem Friedhof.